Maria oder Maja, die Himmelskönigin, tritt nach christlichen und vorchristlichen Darstellungen siegreich auf eine Schlange oder einen Wurm. Hand, Drache, Schlange, Wurm, Stern, Mond und Eber aber waren nach den einwandfreien Untersuchungen E-Betas die Heeres- und Stammeszeichen asiatisch-amerikanisch-atlantischer Räubervölker, die alles verheerend in dem ehedem germanischen Europa einbrachen, siehe Abschnitt 28. Wer denkt da nicht an den chinesischen Drachen, der Deutschland in Gestalt von Hunnen und Mongolenheeren schon öfter in grauenhafter Weise verwüstete, und an den Sowjetstern, das Zeichen der Ebräer, das deren Anhänger und Kampftruppen zur Schau tragen, wie vor 2000 und 60.000 Jahren. Das Wappen der Ebräer oder Hebräer ist auch die Schlange, welche Moses in der Wüste aufrichten und sogar anbeten ließ. Auf den Externsteinen sind unter dem Kreuze Jesu als die Schuldigen ein fliegender Drache und eine Schlange. Hebräer und Mongolen sind seine Mörder. Die Königin Latona, seine Mutter, flieht vor der Schlange, das ist vor Hebräern. Jesus hat demnach in altersgrauer Vorzeit mit den Juden und ihren Verbündeten, den Taifalen und Satanen, zu kämpfen und von ihnen zu leiden gehabt und nicht in Palästina, sondern entweder auf Atlantis selbst oder in Deutschland. Paulus, der das Zeichen Jesu am Leibe eintätowiert trug, sagt ja selbst zu den Galatern, dass Jesus unter ihnen, das heißt im Keltenland, gekreuzigt worden wäre. Galiläa 6, 17. 1916 erschien in Berlin bei Bartels eine merkwürdige Schrift. Eine 200-jährige Prophezeiung über den Weltkrieg. Aus der 1717 gefertigten Handschrift eines Tiroler Mönches aus dem Kloster Waldrast 1821. Gefunden bei dem Bauern Purzeller im Stubaitale. Der Inhalt der angeblichen Prophezeiung ist wie die Leninsche. Nichts als die Schilderung jener im Abschnitt 28 erwähnten jahrelangen Kämpfe des Lammes und Kreuzes mit Drachen, Schlange, Stern, Mond, Dreizack und Hand. Der geschichtliche Inhalt der Handschrift ist unter möglichster Benutzung des Textes kurz folgender mit Beifügungen vom Verfasser. Vom Morgen und vom Abendland und vom Süden standen die Völker auf, wieder die Völker so in der Mitte und gegen Mitternacht wohnten, also von Europa, Deutschland und Norden. Das Unheil tobte wieder sie an allen Enden und Ecken. Sie wurden von fürchterlichen Züchtigungen heimgesucht und Jammer und Wehklagen waren an allen Enden. 9 Reiche vom Morgen- und Abendlande waren gegen die Länder der bärtigen Völker ausgezogen, also der Germanen. Der Krieg wurde entfacht durch die Bosheit, Niedertracht und Verleumdung eines kleinen Volkes, vermutlich des Volkes der Schlange, das einen edlen Fürsten und sein Ehegemahl ermordete, siehe Latona, und ihn und sein Volk verleumdete. Seine eigenen Freunde, gegen die er großmütig war, waren gegen ihn und haben ihn verleumdet und verraten, wohl an jenes kleine Volk und aufgehetzt durch dieses. Der Fürst wurde mit seinem Ehegemahl grausam gemordet, scheint aber nur scheintot gewesen und wieder gesund geworden zu sein, weil er als Sieger in den kommenden Kämpfen bezeichnet wird. Unter dem Feldgeschrei »Mit Gott voran« und mit dem Kreuz, dem Wappenzeichen auf der Brust, nahm er an der Spitze seines weiß gekleideten Heeres, siehe auch Johannes Offenbarung 19, 11-20, den Entscheidungskampf gegen die Völker der ganzen Welt, also Satan und all seine Heere, auf. Ein schrecklicher Kampf entbrannte von einem Meere zum anderen, desgleichen die Welt noch nicht gesehen hat und nie wieder sehen wird. Die Meere färbten sich mit Blut, also auch Seeschlachten, und es entbrannte ein Kampf von den höchsten Bergen bis auf den Grund des Meeres. Der Fürst des Meeres wurde von seinen Heiden und Mooren geschlagen und sein Land kam in tiefes Elend. Atlantis? Seine eigenen Völker standen gegen ihn auf und die Fürsten der Wüste, also Afrika, wandten die Schärfe des Schwertes gegen ihn. Vermutlich benutzten die von Atlantis unterworfenen Völker die Niederlage des Meerkönigs zu einem Aufstand gegen ihn. Vergleiche Abschnitt 27. Seine Schiffe, also die gefürchtete atlantische Kriegsflotte, wurde mit Feuer verbrannt und seine Freunde verließen ihn. Die Ungeheuer der Tiefe stiegen auf und fraßen sein Korn und feurige Drachen verbrannten seine Schätze. Das Land im Westen, Atlantis, wurde verwüstet und die Kinder des Ostens, die Mongolen, der Drache, mussten ins Elend ziehen und viele starben Hungers am Wege, auf der Flucht, und wurden ein Fraß der Wölfe und des Feuers. Die letzte grausame Schlacht wurde zwischen vier Städten mit vier gleichen Türmen geschlagen, dort, wo ein Kreuz zwischen zwei Lindenbäumen stund. Vergleich die Leninsche Weissagung. Der Sieger trug ein Kreuz auf der Brust, also das Zeichen Jesu, und dankte Gott mit ausgebreiteten Armen für den Sieg. Der Krieg begann im Herbst und endete im Frühjahr. Die Fürsten der Germanen schlossen einen Bund zum Schutze des folgenden hundertjährigen Friedens und wurden Herrscher über Länder und Meere. Das Reich Gottes, also das Reich der Goten, des Lammes, erwuchs zu neuer Macht und Herrlichkeit. So hatte das Kreuz über Drachen, Wölfe und Dreizack gesiegt. Das ist eine wundervolle Schilderung der großen Zeit Jesu und passt ausgezeichnet zu den vorigen Darstellungen und zu Abschnitt 28. Diese sogenannten Weissagungen sind fraglos Umarbeitungen uralter, den Mönchen unverständlich gewesener Handschriften, die zur Zeit der Christianisierung Deutschlands durch Enteignung der Deutschen in den Besitz der Klöster kamen. Man übertrug sie einfach wie die Offenbarung Johannes in die Zukunft und die Weissagung war fertig. Vielleicht führt der Zufall zu weiteren literarischen Entdeckungen und die uns seit 1200 Jahren sorgfältig verhüllte geschichtliche Wahrheit kommt strahlend ans Tageslicht.